Nachmittags, als mein Vater die Mahlzeit aus Beths Pension geholt und meine Mutter beim Essen geholfen hatte, erzählte ich, was mich beschäftigte, seitdem die Stadt Riga von meinem Vater erwähnt worden war. Der Name Riga hatte etwas angerührt, das zunächst ebenso schemenhaft blieb wie der Hinweis auf die Abreise von dort. Doch indem ich mich nun, noch ohne zu wissen, was meine Gedanken besagen wollten, an meine Mutter richtete, war mir, als rühre ich an Schichten, die meiner Mutter vielleicht zugänglich waren. Ich ging aus von dieser Stadt, die ich nicht kannte, bei deren Nennung mir jedoch einer namens Herne eingefallen war, ein schwedischer Dichter und Wissenschaftler, der sich dort in der Mitte des 17. Jahrhunderts als Leibmedikus des schwedischen Gouverneurs von Livland aufgehalten hatte. Sein Schauspiel Rosimunda, das zu den Stücken gehörte, die Brecht bearbeiten wollte, hatte ich im April in eine Kiste zu anderen Büchern gelegt. Ich entsann mich, wie wir neben der Lektüre des seltsamen von geistlichen und volkstümlichen Liedern, von Chören, Schelmenszenen und Harlekinauftritten durchsetzten Versdramas über die machtberauschte, erotisch besessene Langobardenkönigin das Tagebuch Hernes lasen, in dem er seine Reise im Jahr 1667 von Riga über Mölln bei Lübeck, wo er Ulspegels Grab zeichnete, nach Bremen beschrieb. Und jetzt verstand ich plötzlich, warum ich dies erzählte. Es gehörte zu den geheimen Verknüpfungen, die zwischen uns bestanden und die über all die Jahre hin dazu beigetragen hatten, einander verstehen zu können. In Delmenhorst, einem Dorf in der Nähe von Bremen, hatte Herne Wegrast gehalten. Und da diese Ortschaft für uns von besonderer Bedeutung gewesen war, hatten mich die Notizen jener Stunde so stark betroffen, dass ich sie fast wörtlich zitieren konnte. Beim Anblick der Landschaft, die ich von meiner Kindheit her kannte, überkam ihn eine Lebhaftigkeit, wie er es nannte, ein Zittern, eine ekstatische Erregung, eine starke Freude wurde in mir geweckt, schrieb er, eine Dichterfreude. Ich hatte beim Lesen der Zeilen die Delmenhorster Landstraße vor mir gesehen, mit den Reihen der Pappeln, dahinter Viehweiden und Mühlen. Hier, im Rekonvaleszenzheim, hatte meine Mutter meinen Vater getroffen. Hier, im Februar 1917, hatte sie mich empfangen. Einige Augenblicke lang war das Erinnerungsgewebe, das uns umgab, wahrzunehmen, doch gleich verlor es sich wieder. Nichts im Gesicht meiner Mutter deutete darauf hin, dass sie auch nur ein einziges meiner Worte in sich aufgenommen hätte. Im Zug, während der Rückfahrt nach Stockholm, sah ich, aus dem Fenster blickend, dieses Gesicht, groß, grau, abgenutzt von den Bildern, die sich darüber hergemacht hatten, eine steinerne Maske, die Augen blind in der Bruchfläche. Es war das Gesicht der G, der Dämonin der Erde. Ihre linke Hand mit den zerborstenen Fingern ragte auf. Die abendlichen Landschaften flogen vorbei. Alkyoneus fiel von der Schlange in die Brust gebissen, schräg von ihr weg. Die sattgrünen, welkenden, kahlen, schneebedeckten und wieder knospenden Bäume auf dem Schulhof, das Warten auf die Zeichen einer sich entspannenden Haut, eines Zitterns und Mitschwingens der Nerven, einer Lockerung der Sehnen und Muskeln, die die Gesichtszüge meiner Mutter außerhalb des Flusses der Zeit halten wollten, das kaum merkbare Zucken der geöffneten, ausgetrockneten Lippen, das Nachgeben ihres Körpers, wenn wir sie anhoben, um sie zu einem Spaziergang zu bewegen, wenn wir sie hielten und leiteten und sie uns schleppenden Schritts folgte. Dies alles schärfte während der Stunden, einmal im Monat, bei meinem Besuch übers Wochenende, meinen Sinn für die ständigen Wandlungen alles Lebendigen. Und oft erforschte ich dabei weniger die äußeren Erscheinungen als ein inneres Geschehen. Unter der Maske der Abwesenheit waren Vorgänge im Wesen meiner Mutter zu ahnen, die nach einer Umstellung des Bewusstseins trachteten. Die Verständigung zwischen uns wurde geregelt von einer neuen Aufnahmefähigkeit. Was Worte nicht zu erreichen vermochten, nahm in einem Lauschen und Tasten Beziehungsformen an, wie sie vielleicht Blinden bekannt sind. Manchmal, wenn wir über den mit Kopfsteinpflaster belegten Hof des langgestreckten hölzernen Hauses und durch das Einfahrtstor zur Straße gegangen waren, konnte es sein, dass meine Mutter stehen blieb und nicht zum Weitergehen fähig war, als sei etwas Ungeheuerliches vor ihr aufgewachsen. So warteten wir, bis der Impuls wieder in ihr erwachte und sie einen Fuß vor den anderen schieben konnte. Wir wanderten entweder an der Fabrik entlang, hinter deren breiten Fenstern die bunten, über den Drucktischen zum Trocknen aufgehängten Stoffe zu sehen waren, zum Eisenbahnübergang, wo das Bahnwärterhaus und vereinzelte Villen und Gärten schon an die Felder und Waldungen grenzten, oder in entgegengesetzter Richtung, auf den Stadtgraben zu, an dessen Teich unter den Bäumen wir auf einer Bank ausruhten. Während wir in das schwärzliche Wasser sahen, von dem ein abgestandener Geruch aufstieg, hin und wieder das Geräusch eines Zugs vom Bahnhof her hörten, sprachen mein Vater und ich, von den Seiten her über die schweigende Mutter geneigt, miteinander und bezogen sie solchermaßen in unsere Unterhaltung ein. Langsam glitten die Schwäne zwischen den Schaumgerinnseln und Ölflecken hin und her. Auf dem Rückweg, vorbei am Badehaus, am alten Armenasyl und an der auf groben Steinquadern ruhenden Armenhausbrücke, an Beths Pension vorbei und der stufenweise abfallenden Häuserreihe entgegen, an deren äußerster Ecke sich die Wohnung meiner Eltern befand, hörten wir die Schritte, die vereinzelt aufklingenden Worte und Rufe oder das Gelächter der Vorübergehenden, und waren wieder darum besorgt, die Mutter in unsere Mitte zu stützen und, wenn sie plötzlich erstarrte, zum Weitergehen zu nötigen. Mein Vater und ich hatten uns längst auf diese Art des Umgangs mit meiner Mutter eingestellt, als eine Fremde zu uns kam und uns von der Angemessenheit unseres Verhaltens überzeugte. Bei unserer ersten Begegnung war sie zusammen mit dem Arzt erschienen. Ich hatte sie für die Assistentin von Dr. Bratt gehalten, der häufig nach meiner Mutter sah. Bratt, der in fortschrittlichen Kreisen als Pionier galt, von den Vertretern der herkömmlichen Psychologie jedoch als Kurpfuscher abgetan wurde, sah den Sinn seiner Behandlung darin, der Patientin etwas von seiner Fröhlichkeit zu vermitteln. Der Analytiker und Landarzt war im Besitz jener naiven Dichterfreude, die Hierne in seinem Tagebuch beschrieben hatte. Und er pflegte der Kranken eigene Lieder zu den Akkorden auf der mitgebrachten Gitarre vorzusingen, wohlgemeinte Lieder, die zwar den Ereignissen, dem Überfall in Belgien, Holland und Frankreich, der Zurückwerfung der britischen Truppen ins Meer, dem Einsetzen der Luftangriffe auf England nicht entsprachen, jedoch, wie mein Vater erklärte, beschwichtigend auf meine Mutter wirkten. Die vertonten Dichtungen des Arztes, der sein rundes, offenes Gesicht mit der hohen Stirn, dem Anflug eines farblosen Schnurrbarts, beim Singen zurückneigte, glitten über die Trauer hin, und wenn sie das Leid nicht vertieften, so deshalb, weil es aufgehalten wurde durch die eigentümliche Ausstrahlung seiner Begleiterin. Diese noch junge Frau von zarter, kleiner Gestalt, mit schmalem, knabenhaftem Antlitz, kurzgeschnittenem dunklem Haar, dunklen Augen und stark gezeichneten schwarzen Augenbrauen, saß still neben meiner Mutter, blickte sie an und strich ihr zuweilen über die Hände. Ich erfuhr, dass es die Schriftstellerin Boye war, die im Gästehaus Bratz wohnte. Ihre Scheu verhinderte lange das Aufkommen eines Gesprächs, doch meiner Mutter war sie fast hingebungsvoll zugetan. Erst im Herbst, als sie einmal allein gekommen war und ich sie auf die Straße begleitete, wechselten wir einige Worte und gerieten in einen anfangs zögernden, dann immer ausführlicher werdenden Dialog, der jeweils für einen Monat unterbrochen bis Ende März 1941 andauerte. Obgleich das Thema, das sie immer wieder beschäftigte, der Tod war, verstand ich noch nicht, dass sie dabei an eine Kraft rührte, die nach Einlösung verlangte. Ich ließ mich ablenken von der anderen Bezeichnung, die sie ihrem Grübeln gab und Wahrheitssuche nannte. Sie schien den Gedanken an den Zerfall aller Anstrengungen im bildlichen Sinn zu benutzen, denn sie hatte soeben ein großes Werk abgeschlossen. Die innere Leere, von der sie sprach, der Zusammenbruch, von dem sie erfasst worden war, verstand ich nicht als Zeichen des Todesverlangens, sondern als Folge der geistigen Anspannung. Vom Schwund der Ausdauer war zu jener Zeit viel die Rede, doch wenn Hodan, den ich jetzt häufig traf, dies zurückführte auf den politischen Niedergang, das Versiegen der Bemühungen um Einheit, so sprach Boye vom Verlust des persönlichen Lebensmuts, von der Unmöglichkeit, weiter standhalten zu können. Während die Gefahren, die den Zwang zur Unterwerfung bargen, in mir immer die Reaktion von Abwehr hervorgerufen hatten, überließ sie sich einem Verzicht, der ihr dichterisches Vermögen leugnete. Einmal von revolutionärer Entwicklung gepackt, war sie Ende der 20er Jahre von einer Reise in die Sowjetunion in ihrer Hoffnung auf eine grundlegende Umwälzung enttäuscht worden. Und was ihr dann, 1932, in Deutschland widerfahren war, hatte ihr vollends die Zuversicht auf ein besseres Zusammenleben genommen. Fast ein Jahrzehnt noch hatte ihre Beklommenheit angedauert und sie nach jeder Arbeit nur ihre Unfähigkeit spüren lassen, bis sie sich noch einmal aufraffte, um ihre Erfahrungen zusammenzufassen im Roman »Kallocain«, der kurz nach der Meldung von Münzenbergs Tod erschienen war. Ende Oktober, zwei Monate, nachdem wir Trotzkis Gesicht mit dem blutdurchtränkten Verband um den Kopf, der Kanüle im Nasenloch, den dunkel verschwollenen Augen in den Zeitungen gesehen hatten, war nun auch Münzenberg ermordet worden, im Wald von Cogne, der Nähe von Saint-Marcellin im Süden Frankreichs. Zwei Bergjäger hatten im Laub, unter dem abgebrochenen Ast einer Eiche, den halb verwesten Körper gefunden, mit einem Drahtseil um den Hals. Es hieß zunächst, er habe sich das Leben genommen. Dann verbreitete die französische Kommunistische Partei das Gerücht, Münzenberg sei als Polizeispitzel der Rache für den Verrat an Genossen zum Opfer gefallen. Die bald aufkommende Theorie, dass die Faschisten ihn ermordet hätten, wies Hodan ab. Ebenso unglaubwürdig wie die Beschuldigung, er sei französischer oder deutscher Agent gewesen, war die Behauptung, er sei von den Deutschen hingerichtet worden, denn diese hätten ihn nach der Gefangennahme in ein Lager gebracht oder der Sowjetunion ausgeliefert. Er habe Kenntnis erhalten von der kriminalärztlichen Untersuchung, sagte Hodan. Daraus ersehe er, dass die Nackenwirbel in solchem Maß auseinandergezogen worden seien, wie es beim Selbstmord kaum vorkomme. Und der Tod müsse zurückgeführt werden auf die Anwendung fremder Gewalt, und zwar dergestalt, dass jemand sich an seine Beine gehängt habe. Auch als ich Münzenbergs Kindheitserlebnis erwähnte, wie er mit dem Strick die Treppe hinauf zum Dachboden gestiegen war, um sich dort auf Befehl des Vaters zu erhängen, wies er die Möglichkeit des Freitods ab, gab jedoch zu, dass ihn das Trauma jener Stunde über all die Jahre hin verfolgt haben könne, bis es sich, gespenstisch entstellt, durch fremde Gewalt über ihm entlud. Wir waren beim Gespräch über diesen Tod auf die Krankheit meiner Mutter zurückgekommen und damit zu den seelischen Einwirkungen auf den Zustand des Körpers, wobei ich mich an einen Bericht Münzenbergs über Lenins Erkrankung in Zürich erinnerte. Darüber sprach ich im November auf einem Spaziergang mit Boye. Beim Gedanken des Erhängens im Wald, diesem Wald, der, wie Hodan gesagt hatte, Münzenbergs Sinn für die Schönheit der Natur entsprochen haben müsse, diesem Wald in der hügeligen Landschaft zwischen Rhone und Isère, die in ihm einzig das Gefühl von Freiheit und Wanderlust hatte wecken können, versuchte ich mir die Sekunde vorzustellen, in der sich das Seil um Münzenbergs Hals zusammenzog. Die Sekunde unter dem Ast, an dem er aufgehängt worden war. Die Sekunde, als die Gedächtnisbläschen in seinem Gehirn zerplatzten und die dichte, einzigartige Welt in der grauen Substanz explodierte, wobei auch die Engramme aus der Spiegelgasse auseinanderflogen und Lenin zusammen mit ihm noch einmal starb. Lenin, der ihm, dem jungen, erwartungsvollen Revolutionär, entgegengekommen war, steif vor Schmerzen, denn er trug damals diesen Gürtel von dickem, rotem Ausschlag um den Leib, dieses glühende Rosenbeet. »Beschaffen Sie mir Morphium«, hatte ihn angefleht. »Ich ertrage es nicht mehr, kann weder sitzen noch liegen, aber seit einer Woche nicht geschlafen.« Und er hatte ihm mit Hilfe Brubachers, des anarchistischen Arbeiterarztes, das Betäubungsmittel beschafft. Vom Brustbein an, links an der unteren Rippe, um die Seite bis übers Rückgrat zog es sich hin, diese von entzündeten Nerven hervorgerufene Glut, Herakles muss es so ergangen sein, als das Nessus-Gift ihn bedeckte, hatte Lenin gesagt. Nur ein schmaler Rand, rechts am Brustkorb, blieb ihm drauf zu liegen, eine halbe Stunde. Länger hielt er es nicht aus. Und zudem war die rechte Hüfte rheumatisch. Wenn das Morphium dann wirkte, konnte er eine Weile ruhen, gestützt von dicken Kissen, in dem süßlichen Gestank, vom Hof, von dem Efeuloch her. Und es war dies doch nur ein winziger Punkt, eingeätzt in das Universum seines Wissens, ein Zellkern, von dem keine Spur übrig bleiben würde. Eine einzige riesige Brandblase, sagte Lenin, sagte Münzenberg. Schon 4 Wochen lang trug er sie mit sich herum, schleppte er sich so zur Bibliothek, die Gassen zurück, die steile Treppe hinauf, pünktlich zum Mittagessen. Krupskaya sagte, nachts brülle er vor Schmerzen, denn er hatte bald auf das Morphium verzichtet, weil es sein Denken beeinträchtige. Er stöhnte und schrie, rang sich aber Sätze ab, die er zitternd aufschrieb, und aus denen unter Kälteschauern, Fieberkrämpfen ein bahnbrechendes Dokument wurde. Und wie in Münzenbergs Hirn plötzlich alles in Blutrot, in Schwarz verging. So hatte sich vor dem auch der letzte noch arbeitsfähige Rest in Lenins Gehirn in Dunkel gehüllt. Vielleicht hat die Lebenslust Münzenberg in den Tod geführt, sagte Boje. Vielleicht hat er beim Wandern durch den Wald laut gesungen und deshalb nicht gehört, dass man ihn verfolgte. Und so haben sich die Feinde, als er dahinschritt, im Vollgefühl seines Daseins hinterrücks über ihn geworfen. Dies könne sie sich vorstellen, denn so sei es ihr auch immer ergangen. Stets, wenn sie glaubte, etwas erreicht zu haben, so sei es ihr gleich wieder gewesen, als habe sie etwas verloren. Auf der Suche nach Erfüllung habe sie nur Entbehrungen gefunden. Dem widersprach das Lob nicht, das ihr jetzt für das Buch zuteil wurde. Es musste ihr als das Zeugnis eines lügenhaften Betriebs erscheinen, denn die Gestaltung der Unmenschlichkeit, des Grauens in einer totalitären Welt, hätte diesen blendenden Ruhm abstoßen müssen. Sie habe sich gleich zu meiner Mutter hingezogen gefühlt, sagte sie, weil auch sie sich von allem Missverstandenen und Geglätteten, allen Übereinkünften und Einschränkungen abgewandt habe. Was meine Mutter erfülle, sei Bestandteil auch ihres eigenen Nachdenkens. Nicht krank sei meine Mutter, sondern das, was bei Naturvölkern als erleuchtet bezeichnet werde. Als sie von Bratt über meine Mutter gehört habe, sei sie sogleich betroffen gewesen. Auch sie selbst habe das, was ich jetzt vollziehe, erlebt als den Ansturm einer Ungeheuerlichkeit, die es darauf abgesehen habe, sie in die Umnachtung treiben zu wollen. An irgendeinem Punkt, sagte sie, sei meine Mutter über die Grenzen unseres Vorstellungsvermögens hinausgetreten. Was mein Vater mit seinen Zahlen nur von sich wegschieben konnte, sei für sie bis in die innersten Fasern lebendig geworden. Mit einem solchen Wissen, von etwas beherrscht, das außerhalb alles Bekanntem liege, könne ihr ein Dasein unter uns nicht mehr möglich sein. Sie sei eine Entrückte, doch keine Geistesgestörte, denn das, was sie in sich trage, sei eine Wahrheit, eine schreckliche, für uns noch unverständliche Wahrheit. Und insofern sei sie eine Seherin, doch nicht im Sinn von Begnadung, sondern von furchtbarer Verdammnis. Auch sie sei, sagte Boje, während der letzten Wochen in einen Zustand geraten, in dem sich alles Gewohnte auflöste, in dem sich alle Wege verlören, in dem es das Gefühl für Richtungen nicht mehr gebe, doch im Gegensatz zu meiner Mutter, die eine ganze Welt der Verzweiflung erschaut habe, sei sie nur weggesunken in die völlige persönliche Entmachtung. Wie aber, fragte sie, solle sich das, was jenseits unserer Sprache liege, einbringen lassen in unser Vokabular? Wie solle meine Mutter eine Wirklichkeit wieder anerkennen können, die doch vor ihren Augen zu Schanden geworden sei? Und müsse ihr nicht jeder Versuch, sie aus ihrer Versenkung zu locken, wie eine Verführung zum Betrug erscheinen an jenen, mit denen sie in ihren Träumen zusammenlebt? Auch früher, sagte ich, war sie zuweilen im Besitz einer Hellsichtigkeit, die uns ratlos machen konnte. Boje antwortete, sie habe mit Bratt darüber gesprochen, der sich außerhalb der Stunden, in denen er sich meiner Mutter in der Klinik widmete, wohin mein Vater sie brachte, frage, ob es wohl in ihrem täglichen Leben Anzeichen dafür gebe, dass sie sich mitteilen wolle. Er befinde sich oft im Zweifel, sagte sie, ob meinem Vater auch weiterhin die Anstrengung abverlangt werden dürfe, die Pflege, die noch Monate dauern könne, fortzusetzen. Denn während sie mit ihrem Schmerz in Passivität verharre, sei er, neben der schweren Arbeit in der Fabrik, einer unablässigen, mit praktischen Verrichtungen verbundenen Sorge ausgesetzt. Pratt habe abzuwägen zwischen der Beurteilung, ob mein Vater imstande sei, nicht nur die Verantwortung zu tragen, sondern auch nie etwas von seinen Mühen zu erkennen zu geben, und der Alternative einer Elektrotherapie, die in manchen Fällen psychische Versperrtheit lösen könne. Doch mein Vater hatte diese Behandlung nicht einmal erwägen wollen. Sie diene einzig ihm und anderen Außenstehenden zur Vorspiegelung einer Entlastung, sagte er. Für die Patientin selbst müsse ein solcher Eingriff ein Akt von jener Brutalität sein, die ihren gegenwärtigen Zustand geprägt habe. Der elektrische Stoß könne sie nur noch tiefer in die Unzugänglichkeit werfen. Boye fragte, ob ich, seitdem ich meine Mutter im Mai wiedergesehen habe, irgendwelche Veränderungen an ihr wahrgenommen hätte. Und da erst merkte ich, dass die Gewöhnung an ihren Zustand mich doch hatte unaufmerksam werden lassen. Und als ich zu meiner Mutter zurückkam und versuchte, ihre Gesichtszüge mit Erinnerungen an frühere Eindrücke zu vergleichen, erkannte ich, was ich inzwischen vollzogen hatte. Wandte sie sich auch nicht an uns, sprach sie uns auch nicht an, so stand sie doch selber auf, vermochte sich anzukleiden, zu waschen, das Essen zu sich zu nehmen, wenn auch mit mechanischen Bewegungen, und manchmal vergaß sie auch, was sie vorhatte, und musste von meinem Vater wieder angeleitet werden. Äußerlich aber fügte sie sich in einen gewöhnlichen Tagesablauf ein. In ihrem Wohnzimmer in dem alten Haus stand meine Mutter am Fenster und blickte hinüber zum Schulhof, wo sie ein Kind sah, das weder sprechen noch schreien konnte und an dem sich zwei Ratten festgebissen hatten. In der Küchennische richtete mein Vater die Abendmahlzeit her. Am Sonnabend und Sonntag versorgte er den Haushalt, während an den Wochentagen eine Fürsorgerin der Gemeinde das Aufräumen und das Zubereiten der Mahlzeiten übernahm. Ich wusste nicht zu sagen, ob diese dunklen, niedrigen Räume, in denen es nach morschem Holz roch, meiner Mutter Trost vermitteln konnten, ob es hier einen Rahmen von Unantastbarkeit gab um die Halluzinationen, die sie befielen, oder ob diese sie, in der Eingeschlossenheit, noch stärker beängstigten. Wenn wir uns mit ihr an den Tisch setzten, lauschte sie zuweilen, als würde von weit her geredet. Dass nichts von dem, was ihr zusetzte, für uns existierte, rief das Gefühl von Unheimlichkeit hervor, und mein Vater, als habe er meine Gedanken erraten, sagte, dass bei den Untersuchungen in Bratts Klinik keine Gehirnschäden festgestellt werden konnten. Der Verlust des Sprechvermögens und der Initiative zum Handeln, habe der Arzt erklärt, sei in der Psychiatrie als nichts Ungewöhnliches anzusehen. Eines Tages würde die Kranke von sich aus zur Sprache zurückfinden. Und schon wandte er sich wieder an sie, las aus der Zeitung vor, kommentierte die Meldungen. »Es regne in Berlin«, sagte er, und fragte, ob sie sich den spiegelnden Asphalt vorstellen könne, unter den Linden, das Vorfahren der Automobile vor der sowjetischen Botschaft, die Ehrenwache, der Molotow bei seiner Ankunft salutiere. In der Reichskanzlei kannst du die Leipziger Straße, die Wilhelmstraße vor dir sehen, hätten dann ausführliche Besprechungen stattgefunden, die Diskussionen über eine Bindung Rumäniens an Deutschland, die von Ribbentrop geäußerten Absichten, Jugoslawien und Bulgarien zu okkupieren, müssten zu scharfen Erwiderungen von Seiten Molotows geführt haben. Denn Übergriffe gegen diese Länder würden die Interessenssphäre der Sowjetunion verletzen. Er könne sich den Wutausbruch des deutschen Oberbefehlshabers vorstellen, sagte er, da dieser auf die abweisende Haltung des russischen Emissärs gestoßen sei und mit heiserer, im riesigen Saal wieder hallender Stimme kundgab, dass England nun als besiegt anzusehen sei und dass nur noch die Aktionen im Südosten vorgenommen werden müssten, ehe er zur Invasion des Inselreichs übergehen könne. Deutschland als Herr über Europa. Dies werde die Sowjetunion nicht akzeptieren. Und so verstehe er diese Zusammenkunft als ein offenes Vorgefecht zwischen den Bündnispartnern, das zum militärischen Zusammenstoß führen müsse. Während des Gesprächs zwischen Boje und mir, bei dem unsere Wege immer ausgedehnter wurden und das trotz wochenlanger Unterbrechungen doch Kontinuität bewahrte, eine Kontinuität, die von der immer gleichbleibenden Umgebung noch betont wurde, ereignete sich im Winter und Frühjahr der Fall Ungarns, Jugoslawiens, Albaniens, Bulgariens und Griechenlands. Wenn ich aber mit ihr die Wohnung meiner Eltern verlassen oder sie abgeholt hatte von Brats Gästehaus, neben dem Gebäude, in dem er seine Praxis hatte, an der Allee am trüben Stadtgraben, dort, wo dieser abbog zum Marktplatz, und wir vorübergingen am erzenen Alströmer, der die Kartoffel angeführt, den Anbau von Tabak und Flachs in die Wege geleitet und die ersten Manufakturen in der Stadt errichtet hatte, und uns dem Schlosspark oder dem hügeligen und waldigen Gelände im Westen zuwandten, waren beim Wiederanknüpfen an unsere Gedankengänge die Kriegsschauplätze schon wesenlos geworden. Boje wollte mehr vom Hintergrund meiner Mutter erfahren. Ich musste ihr unsere Wohnung, die Straßen unseres Wohnviertels in Berlin beschreiben. Auch sie hatte dort ein Jahr verbracht. Mietzimmer in der Mommsenstraße, wöchentlich 3 Stunden Psychoanalyse, bei Schindler zuerst, dann bei Lampel, und um das Honorar für die Ärzte zahlen zu können, mühselige Übersetzung des Etzel Andergast, Depressionen, Herumsitzen in den Kreisen der Bohème. In dem Berlin des Jahres 32, das sie schilderte, konnte ich nichts von der Stadt meiner Lehrjahre wiedererkennen. Ihre Schrecken auf dem Sofa des Analytikers, das Geraune im romanischen Café, die Leidenschaften, von denen sie ergriffen worden war und die sie zunächst nur andeutungsweise preisgab, ließen sich in keinerlei Zusammenhang bringen mit dem Leben des Laufjungen und Abendschülers, dessen Bild mir ohne dies entgleiten wollte. Die Schlägereien, die Blutflecken auf dem Pflaster, das Schrillen der Trillerpfeifen, die Verwundeten, die durch die Straßen liefen, verfolgt von Polizisten, die Versammlungen vor dem Liebknechthaus, die Plakate der sowjetischen Filme, die Agitationsreden, die Zusammenkünfte in den engen Lokalen, Hodans Vorträge in Reinickendorf, das Lesen der Bücher nachts in der Küche, die Hoffnungen auf die Weltrevolution, die krachenden Märsche der Sturmabteilungen, das alles erschien mir blitzhaft, als Boje vom Nahen eines mythischen Unheils sprach. Wir hatten kommunistische Flugblätter verteilt vor dem Sportpalast, in dem eine nationalsozialistische Massenkundgebung stattfand. Draußen waren wir aufgetaucht und gleich weitergerannt, um nicht zusammengeschlagen zu werden. Drinnen im Gewühl hatte Boje die Prophezeiung grausamster Brutalität wie ein dunkles, exotisches Ritual über sich ergehen lassen. Sie habe die Reichweite der Verfolgung der Juden noch nicht voll erfassen können, sagte sie. Obgleich Schindler jüdischer Herkunft, die Ärztin Lampel mit einem Juden verheiratet war und Margot, ihre Geliebte, eine jüdische Mutter hatte, sei ihr die Hetze gegen eine Rasse unverständlich gewesen. Sie habe nie zwischen Religionen unterscheiden können. Im Glauben allein eine poetische Kraft gesehen, gleich für alle Völker. Habe sich geweigert, die Möglichkeit anzuerkennen, dass eine rassistische Idee die Herrschaft ergreifen könne über das Denken der Menschen, um die Mehrheit zur besinnungslosen Jagd auf eine Minderheit zu treiben. Noch am Vorabend des Umsturzes habe sie gemeint, eine nationale Erhebung stehe bevor und sich selbst von der Verzückung mitreißen lassen. Dennoch zeigte sich mir beim Lesen ihres Buches, dass sie mit ihrer vorgegebenen Blindheit die damalige Zeit in der Darstellung einer gespaltenen Welt durch und durch erkannt hatte. Doch bestritt sie, dass die Erlebnisse in Berlin ihr den Anstoß zu dem Roman gegeben hätten, vielmehr sei er von einer schon früh bestehenden Ohnmacht hergekommen. Der Aufenthalt in Berlin war, wie die Psychoanalyse auch, nutzlos gewesen, sagte sie. Im Gefühl, gescheitert zu sein, sei sie zurückgekehrt. Wir verglichen unsere Arbeitsvoraussetzungen. Für sie sei das Schreiben, vor allem das Schreiben von Gedichten, seit jeher ein Versuch gewesen, das, was sie hinabziehen wollte, zu überwinden. Stets habe sie sich in einem Zustand des Dahinsiechens Visionen abringen müssen. Wenn es ihr gelinge, ein Werk abzuschließen, so habe sie damit den Beweis erbringen können, dass die Poesie eine Kraft besitze, die wenigstens für einige Augenblicke den einschnürenden, würgenden, tötenden Ordnungen der Außenwelt überlegen sei. Bei meinen Anfängen handelte es sich längst noch nicht um persönliche Aussagen, sondern um das Sammeln von Material, mit dem sich vielleicht einmal eine Lebenshaltung aufbauen ließe. Während meine Studien nie gefördert worden waren, sich immer zu Störungen und Hindernissen widersetzen mussten, konnte Boye, auch während der Jahre von 1936 bis 1938, die sie als Lehrerin an der Wigby-Holm-Schule verbrachte, ihre dichterische Arbeit weiterentwickeln. Sie sei, sagte sie, von der Dichtung, die doch nur Ausdruck von Unstetigkeit und Ängsten war, besessen gewesen. Mir fiel ein, dass ich sie in Wigby-Holm einmal, als ich Rosalinde besuchte, getroffen hatte. Und ich glaubte auch, sie an Rosalindes Bett im Krankenhaus gesehen zu haben, im Halbdunkel, aus dem die gelbe Krawatte leuchtete, die sie zum Pullover trug. Sie bestätigte ihre Freundschaft mit Rosalinde Osiecki, die nun, wie Boye annahm, durch die Ehe mit einem Lehrer des Landschulheims über ihre Entwurzelung, ihre Nichtzugehörigkeit hinweggekommen sei. Sonderbar war es, dass ich ihr auch damals begegnet war am Bett einer Kranken, die versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Boye sagte, sie sei von der Anlage her ein freudiger Mensch, fühle sich mit dem Lebendigen verbunden, sei auch imstande, sich anderen gegenüber zum Dasein zu bekennen. Die Unterrichtsstunden in der Schule, die Lesungen ihrer Gedichte vor jungen Zuhörern, die Diskussionen über Fragen der Literatur und Kunst hätten sie immer wieder Zuversicht empfinden lassen. Desto schwerer habe sie daran zu tragen, wenn es je um sie her finster werde. Innerhalb meiner Arbeit bleibe mir die Vorstellung vom Poetischen ungewiss, hatte ich gesagt, als wir durch die Straßen gingen, auf denen die Passanten sich tuschelnd nach den beiden Fremden umwandten. Ich könne mir das Schreiben nur als etwas ungeheuer Weitläufiges, formloses Denken. Ich wisse nur, dass ich in einen unablässigen Prozess geraten sei, mit Schwierigkeiten, die ich noch nicht zu lösen vermöchte, da mir nur wenige Stunden des Tages zur Verfügung stünden. Jede Unterbrechung einer einmal begonnenen Arbeit war eine Vergewaltigung. Ich musste Mittel finden, die Lohnarbeit zu verkürzen. Schreibend erst würde ich ganz begreifen können, wie das ist, dieses Leben im körperlichen Verschleiß. Als einer, dem nie gehörte, was er produzierte, sah ich beim Schreiben den ersten eigenen Wert entstehen. Doch gleichzeitig war auch eine Unsicherheit in mir aufgekommen, die Boye zu den Grundeigenschaften der schöpferischen Arbeit rechnen wollte. Ich hingegen sah sie bedingt durch die ständig drohende ökonomische Notlage. Immer wieder sprach sie davon, dass sich am Ende doch nichts festhalten lasse, dass sie aus dem Fließenden nur Unbeständiges herausgreifen könne, zum Bau von Konstruktionen, deren Wesen die Brüchigkeit sei. Einzelne Träume, sagte sie, ließen sich bändigen mit den Mitteln des Stils. Der Stil, an dem sie unaufhörlich schleife, könne ihr die Illusion vermitteln, etwas gefunden und hinterlassen zu haben. Meinerseits wusste ich nicht mehr von Stil, als dass er ein Sich-Wandeln bezeichnen müsse, den veränderlichen Motiven entsprechend, trocken, sachlich manchmal, dann bewegt, voll Unerwartetem, gebunden nur durch die intellektuelle Anstrengung, durch dieses Hämmern, das ich während einem meiner ersten Besuche bei Brecht zu vernehmen geglaubt hatte. Ich wollte in dem, was ich schrieb, eher eine Abhandlung sehen als einen Strom freier Erfindungen, was Boye wiederum abwies, denn, sagte sie, nur das Entstehen einer ganz unabhängigen Welt könne uns den Eindruck von etwas Sinnvollem vermitteln. Das andere, das Sichtbare, habe ja seinen festen Standort, und jeder Versuch, es abzubilden, müsse der Kunst widerstreben. Doch auch ich wollte nicht schreiben über das, was sich mir unmittelbar bot, sondern über das Erkämpfen einer Situation, die wir in meiner Umgebung mangels anderer Worte erfüllt sehen wollten, mit Bewusstsein, mit kulturellen Gütern. Jetzt, beim Gespräch mit Boye, kamen mir diese Begriffe wie Schlagworte vor, die wir uns in unserer Erniedrigung angeeignet und gleichsam als Ziele gesetzt hatten. Sie, die ihr ganzes Leben in Bildung verbracht hatte, konnte nicht sogleich begreifen, was ich mit solchen Kämpfen meinte. Für sie war das Schreiben, allen Schwankungen zum Trotz, stets auch selbstverständlich gewesen. Von frühester Jugend an hatte sie, in naher Beziehung zu Dichtern, Philosophen, Musikern, ihre Gedanken notiert, Lyrik geschrieben. Der Roman Kolokain war die Krönung eines langen Wegs durch die Sprache. Und war der Preis für diese Vollendung auch der Sturz in das Unvermögen, so konnte sie doch sagen, dass sie nie von dem, was sie als ihre Berufung ansah, abgewichen war. Da hatten wir nun diese Größe vor uns, die wir Kunst nannten, die sich so schwer definieren ließ und sich so viele abgegriffene Bezeichnungen gefallen lassen musste, diese von Urzeiten her besondere Form des Ausdrucks, deren Licht stets in unsere qualvollste Beengung eingedrungen war. In ihrem Deutsch, das sie vollkommen nur mit einem leichten Anflug von schwedischer Sprachmelodie beherrschte, erklärte Boye, dass sie sich manchmal als eine Priesterin im Dienst jenes Offenbarungsmittels angesehen habe. Und die Prüfungen, denen sie ausgesetzt sei, hingen damit zusammen, dass sie sich dem Schreiben wie einer religiösen Aufgabe nähere. War die Kunst für sie mit etwas Hymnischem verbunden, so wollte ich in der Kunst Handwerkliches sehen, das ich nüchtern gebrauchen ließ. Ihre Schwermut rührte von inneren Konflikten her, während mich die Notwendigkeit, meine Arbeitskraft billig an die Industrie verkaufen zu müssen, niederdrückte. Wie sollten wir uns jene Selbstständigkeit verschaffen, die doch die Grundlage war für die Autonomie der Dichtung, fragte ich, und versuchte, ihr meinen Ausgangspunkt zu beschreiben. Was ich mit meinem Vater gemein hatte, war, an eine Fabrik gefesselt zu sein. Wir hingen an dieser Maschinerie, wir hassten sie und waren abhängig von ihr, wir klammerten uns fest an sie, die doch völlig gleichgültig uns gegenüber dahinstampfte. Wie ich in den Eingeweiden der Separatorwerke herumkroch, in ständiger Furcht, wie Abfall ausgestoßen zu werden, so mühte mein Vater sich ab im Rumpf der Textildruckerei, trieb mit dem Spachtelbrett die dick quellende Farbe über die Schablone, färbte den Stoff ein an den durchlässigen Stellen der Metallgase, hob mit schmerzendem Rücken den Rahmen, presste die Befestigungslöcher über die Kolben zum nächsten Rapport, bis das Gewebe mit dem 40 Meter langen Tisch seine zahlreichen Tönungen angenommen hatte und das Muster ausgedruckt war. Dieses Vor und Zurück, dieses Auf und Ab, dieses rhythmische Abschreiten von links nach rechts, den Tisch entlang und wieder von vorn, war der Inhalt seines Tags, unterbrochen nur vom Lauf quer über die Straße, während der Arbeitspausen, um nach meiner Mutter zu sehen, in dem niedrigen, grünlich dämmerigen Zimmer. Und was meine Mutter betreffe, sagte ich, so müsse die fortwährende Bedrängnis und Armut zu ihrer Mattheit beigetragen haben. Nachdem sie ein Leben lang versucht hatte, ungeachtet der täglichen Widrigkeiten, sich eine Art Reinheit, eine klare, redliche Handlungsweise zu bewahren, wurden die Erniedrigungen, die sie über sich ergehen lassen musste, nicht länger ertragbar. Sie musste zu der Einsicht gekommen sein, dass es für sie kein Weiterkommen mehr gab. Und was nun mit ihr geschehen war, hatte sich ein halbes Jahrhundert lang angebahnt, denn schon die Geburt hatte sie hineingestoßen in eine deformierte Welt. Vor dem Fall in die Sprachlosigkeit war die Anspannung groß gewesen, sich nicht brechen zu lassen. Während meiner Kindheit hatte sie es verstanden, mir den Glauben an mich selbst zu vermitteln und mir einen Zugang zu bereiten zur Fantasie, mit der die Entbehrungen sich überwinden ließen. Und jetzt, wir waren bei einem unserer Rundgänge zur Dalbergsgatter gekommen, einer hochgelegenen Straße, die die Stadt im Norden begrenzte und hinter der ein bewaldeter, felsig zerklüfteter Hügel anstieg, nahm Boyes Gesicht plötzlich den Ausdruck des Erstaunens an. Rings über die Stadt, die Seen, die Anhöhen blickend, sagte sie tonlos, es sei dem Aufnahmevermögen eine Grenze gesetzt. Und erreiche man diese, müsse man sich aufgeben und alle Hoffnung fahren lassen. Denn haben man hier immer noch Hoffnung, sei man verloren. Als ich sie, nachdem ich während der folgenden Wochen oft über ihre Worte nachgedacht hatte, Ende März wiedersah, war sie von hektischer Regsamkeit. Sie hatte neben meiner Mutter gesessen und unaufhörlich auf sie eingeflüstert, wobei sie die Kranke mit ihrer kindlich kleinen Hand streichelte. Und auf unserer Wanderung dann zur schilfbewachsenen Bucht des Mjörn, und von dort auf dem Feldweg die Bahnlinie entlang nach Vestra Budane, sprach sie von all dem, was sie bisher vor mir verschlossen gehalten hatte. Von ihrer Liebesbeziehung zu dem jungen Mädchen in Berlin, von der Bürde, zu der ihr Margot geworden war, seitdem sie sie zu sich nach Stockholm genommen hatte, von ihrer Bindung an die Dichterin Nathorst, die als Psychologin in Bratts Klinik tätig gewesen war und jetzt an einer tödlichen Krankheit leide. Nachdem sie Schutz bei der älteren Freundin gesucht habe, sei nun nicht einmal dieser mehr zu helfen, und zu ihrer Machtlosigkeit komme die Schuld, die sie Margot gegenüber empfinde. Sie habe Margot wohl vor Jahren gerettet, dies aber sei aus Eigennutz geschehen. Damals habe sie ja noch nicht gewusst, dass der Jüdin die Vernichtung drohe. Ihr Verlangen nach dem Mädchen habe bald nachgelassen. Sie sei der Gefährtin, die ihr in ihrer Unselbstständigkeit zur Last lag, überdrüssig geworden. Margot habe sie nur noch gestört. Sie brauche zum Arbeiten das Alleinsein. Ein Alleinsein, das, wie sie sagte, wie die Ruhe des Todes sei. Sie habe Margot nach Frankreich geschickt, von wo sie nach wenigen Wochen verängstigt zu ihr zurückgekehrt sei, habe ihr eine Wohnung eingerichtet, ihr zum Studieren verholfen, und sie, die wie zu einem Abbild ihrer selbst aus einer schrecklich verzerrten Kindheit geworden sei, von sich gestoßen und vor ihr flüchten müssen, in das weltabgeschiedene Nest Allingsäß. Hier habe sie im Sommer des vergangenen Jahres ohne Pause im Zustand einer einzigen Eingebung ihr Buch geschrieben. »Vielleicht«, sagte sie, wieder mit dem Erstaunen im Gesicht, »sei dieses Buch über das Endstadium des Lebens nur eine Rechtfertigung gewesen für den Mord, den sie an ihrer Geliebten begangen habe.« »Und«, fügte sie hinzu, »ich weiß nicht einmal, ob es mir gelungen ist, die Kälte, die sich über uns alle hergemacht hat, überzeugend zu schildern.« »Meine Mutter wisse«, sagte sie, »was es zu sagen gibt, wenn wir die Worte dafür haben.« Sie habe versucht, in sie hineinzublicken. Es liege dort alles vor uns. Doch dass es ihr immer wieder entgleite, wolle sie wie mit Wahnsinn schlagen. »Ich müsse meine Mutter behüten«, sagte sie. »Sie sei eine Zeugin. Vielleicht könne sie, weil sie die wahre Zerstörung verstanden habe, nie mehr in unser Dasein zurückkehren. Denn dazu müsse sie sich ja abwenden von dem Unerhörten, müsse es verleugnen. Weil sie sich mit ihren Erkenntnissen nie in unserer Welt behaupten könne, bleibe sie in ihrer Abwesenheit. Ihr müsst sie darin belassen«, sagte sie, »denn würdet ihr sie wecken, dann erst erlitt ihr Geist die Katastrophe des Irrsinns.« Immer noch ahnte ich nicht, dass Boy sich ihrem Ende näherte. Vielmehr war mir, als befinde sie sich in einem sie aufwühlenden Zustand der Umstellung. Es schien, als spreche sie nicht mich an, sondern nur zu sich selbst. Gerade, dass ich ihr nicht nahe stand, dass sie wusste, ich würde gleich verschwinden, ermöglichte ihr, sich zu öffnen. »Sie würde sich nun nur noch allein zu helfen wissen«, sagte sie. »Jeden fremden Beistand habe sie aufgegeben. Sie habe bisher immer wie unterm Zwang der Selbstverleugnung gehandelt. Sie sei sich dessen schon bewusst gewesen, ehe sie nach Berlin gereist sei, um sich von der Scham über ihre Begierden zu befreien, und dort dann nur noch tiefer in die Selbstpeinigung getrieben worden. 1928, 29, sagte sie, habe sie den Zauberberg übersetzt. Zuerst sei sie von diesem Buch mit der denkwürdigen Liebesgeschichte ergriffen, dann aber beim eingehenden Studium der Sätze auf ihren letzten Gehalt von Abscheu erfüllt worden. Wieder werden die Funktionen der Liebe einzig vom Gesichtspunkt des Mannes aus dargestellt, und dazu noch in einem plötzlichen Umschlagen der Zärtlichkeit und des Begehrens zur Herabwürdigung, zur Verächtlichmachung der Frau. Gegen Ende des Romans finden sich der junge und der alte Liebhaber zusammen in der Verurteilung des Objekts ihrer Liebe, im eigenen Versagen, ihre männliche Dominanz dennoch aufrechterhaltend, schreiben sie der Frau zu, was sie gemeinsam ausgebrütet haben, dass sie sich als reaktives Geschöpf, ohne Initiative, eben nur als Objekt empfinde und sich durch weibliche Bestechlichkeit der primären Wahl des Mannes überlasse. Mit einem Mal sei ihr die ganze Schändlichkeit deutlich geworden, die das Zusammenleben mit dem Mann ausmache, und der unsägliche Dünkel, mit dem das Bild der Frau geschaffen worden war. Ein Bild, das zu übernehmen viele Frauen sich genötigt sahen. Widerwillig habe sie die Arbeit an dem Buch fertiggestellt und sich dann darum bemüht, von der männlichen Unterdrückung frei zu werden, wobei auch ihre Ehe in die Brüche gegangen sei. Was die Analyse in Berlin bei aller Unzulänglichkeit erreicht habe, das sei das Bekenntnis zu ihren seit langem bestehenden und immer wieder zurückgedrängten Neigungen gewesen, zur Bereitschaft, mit einer Frau die Hingabe zu teilen, die sie beim Zusammensein mit einem Mann vermisst habe. Doch dann war sie wieder von inneren Konflikten gelähmt. Sie hatte es doch nicht fertiggebracht, mit Margot, diesem geprügelten, zur Unterwerfung erzogenen, kränklichen Mädchen, eine offene, über alle Vorurteile erhabene Verbindung herzustellen. Sie seien beide einer doppelten Hilflosigkeit und Verletzbarkeit anheimgefallen.